mich an, du siehst mich nicht. Und was ich will, das ahnst du nicht. Du denkst, ich bin der Freund, auf den du dich verlassen kannst. Der Mann zum Reden reden, der Mann ohne Angst. Der Mond ist blass, der Wind weht Heißluft in die Stadt. Schweiß auf der Haut, meine Zunge schmeckt ihn fast. Du sprichst und sprichst, was weiß ich wovon. Nicken, aha, und meine Lippen warten. Glaubst du, dass das Liebe ist? Glaubst du, dass das Liebe ist? Glaubst du, dass das Liebe ist? Glaubst du, dass das Liebe ist? Bin nichts von dem, was du dir denkst. Und wenn du an meinen warmen Lippen hängst, zieh ich dich aus, das ist mein Trick. Ich zieh dich einfach aus und du spielst mit. Ich sehe deinen Blick, du verstehst noch nicht. Ich schließe deine Augen, jetzt spürst du mich. Du liegst nur da und du wehrst dich nicht. Was du von mir hältst, das interessiert mich nicht. Glaubst du, dass das Liebe ist? Glaubst du, dass das Liebe ist? Glaubst du, dass das Liebe ist? Glaubst du, dass das Liebe ist? Meine Hand auf deiner Haut, die Hitze brennt sich ein. Es gibt jetzt kein Zurück, das Spiel nimmt meinen Lauf. Vor. Eine lange, lange Nacht steht dir noch bevor. Geruch von deiner Haut, alles ist erlaubt. Komm, fass mich an, kein Weg zurück. Ich seh dich an, verstehe deinen Blick. Das ist kein Trick. Langsam bewegen mir entgegen. Ich liege auf dir und ich spüre dich ganz. Die Hände vergraben, ich weiß, was du kannst. Außer Atem, nah an meinem Ohr. Ich fühle jetzt, du kommst mir zuvor. Ich will mehr, ich habe keinen Willen. Die Explosion kann den Hunger nicht stillen. Es ist egal, wie du mich jetzt nennst. Und es kümmert mich nicht, was du denkst. Ganz egal, ob du mich nun magst. Sehen und nehmen, das macht mir Spaß. Macht mir Spaß. Glaubst du, dass das Liebe ist? Glaubst du, dass das Liebe ist? Glaubst du, dass das Liebe ist? Glaubst du, dass das Liebe ist? Glaubst du, dass das Liebe ist? Glaubst du, dass das Liebe ist? Glaubst du, dass das Liebe ist?